Währenddessen hatten vor allem im angelsächsischen Raum und in den nordamerikanischen Kolonien der englischen Krone, die sie später als Vereinigte Staaten unabhängig machten, die theologischen Gedanken von Johannes Calvin noch größeren Einfluss als Luthers Thesen. Calvin war wie Luther davon überzeugt, dass durch gute Taten allein keine Erlösung möglich wäre. Stattdessen bestärkte er den Gedanken der Prädestination. Es gäbe unter den Menschen eben Auserwählte, die in den Himmel kämen, und Nicht-Auserwählte, denen keine Erlösung bevorstünde. Daran ließe sich im Verlauf des Lebens nichts ändern. Man würde einfach als eines von beidem geboren, auserwählt oder nicht auserwählt. Wer aber am eigenen Auserwähltsein zweifelte, wer sich also vor dem Tod fürchtete, der war mit ziemlich großer Sicherheit vom Teufel besessen und deshalb nicht auserwählt. Als Ablenkung von den Zweifeln wurde Arbeit empfohlen. Um die Angst vor dem Tod zu überwinden, half es also nicht, Bettlern Geld zu geben oder ganz fest an Gott zu glauben. Stattdessen musste man arbeiten, weil das mit Sicherheit Gott gefällig war. Derjenige, der nicht arbeitete, wurde dadurch zwangsläufig zu jemandem, der nicht das Richtige tat. Die Menschen gerieten aufgrund ihres Glaubens unter Erfolgsdruck.